Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Let's talk about the terrible slave mentality with which many of us approach God the Father. Lasst uns noch ein bisschen mehr über diese schreckliche Sklavenmentalität reden, mit der sich viele von uns Gott dem Vater nähern. So the guy had the wrong perception of the Father, therefore he had the wrong experience, but look what the Father said. Also der Sohn hatte die falsche Wahrnehmung vom Vater und dadurch hat er auch eine falsche Erfahrung, aber schaut euch an, was der Vater sagte. The son says, you never gave me. Der Sohn sagte, du hast mir nie gegeben. Look at verse 31. Und schaut euch Vers 31 an. I love that. Ich liebe den. Do you know why? Und wisst ihr weshalb? Because here in this parable, Jesus shows us the finished work of the cross and appropriating faith. Weil in diesem Gleichnis hier zeigt uns Jesus das vollbrachte Werk am Kreuz und den nehmenden Glauben. He said to him. Er sagte zu ihm. Son. Kind. You're always with me. Du bist allzeit bei mir. And everything that I have is yours. Und alles, was mein ist, ist dein. Look at this. Aber schaut mal. The father basically said to him, look, it's yours. Der Vater sagt zu ihm, schau, es gehört doch alles dir. In the son's mentality, I have to beg, I have to ask, I have to work, I have to work, I have to work, and then maybe he will give me, but probably won't. Die Mentalität des Sohnes war, ich muss fragen, ich muss betteln, ich muss arbeiten, arbeiten, und dann vielleicht wird er mir etwas geben, aber wahrscheinlich eher nicht. Mentality from the point of view of the father, aber in der Mentalität des Vaters, he said, sagte dieser, there's nothing to ask. Da gibt es nichts zu fragen, um nicht um Erlaubnis zu bitten. The father never wanted the son to ask him to have anything. Der Vater wollte nie, dass der Sohn um Erlaubnis bitten musste, um etwas zu haben. He said, it's yours. Er sagte, es gehört dir. If it was the older son's already, what did he have to do? Wenn es also schon dem älteren Sohn gehört hat, was hätte er einfach tun müssen? That it's really yours? Glauben, dass es wirklich ihm gehört? And then say to his friend? Und dann zu seinen Freunden sagen, 6 o'clock tonight is party time. Heute um 6 Uhr haben wir eine Party. Because I'm gonna kill a fatted goat, a fatted calf, and I'm gonna party, people. Weil ich werde einen fetten Bock und ein fettes Kalb schlachten und dann werden wir feiern, Leute. Everything that my father has is mine. I'm gonna take it and I'm gonna have a good time. Weil alles, was dem Vater gehört, gehört mir und ich werde es nehmen und eine gute Zeit haben. See, in this parable, Jesus said, "It's yours," and he could have taken it. It's appropriating faith. Also in diesem Gleichnis sagt Jesus, es gehört dir und hätte es nehmen können. Das ist nehmender Glaube. So why did the older son not have anything? Aber warum hatte der ältere Sohn nichts? Has nothing to do with the father. Das hat überhaupt nichts mit dem Vater zu tun. Er hat es nicht genommen. That's shocking. Das ist schockierend. You know, if I the more I think about the finished work of the cross and appropriating faith. Wisst ihr, je mehr ich über das vollbrachte Werk am Kreuz und angewandten Glauben nachdenke, I realized our constant begging God to do things and to give things shows us that we relate to him as a slave mentality. Desto mehr realisiere ich, dass unsere andauernde Bettelei in Gott, Dinge zu geben und Dinge zu tun, eigentlich zeigt, dass wir ihm mit einer Sklavenmentalität begegnen. Er ist nicht der strenge Zuchtmeister. You are not his slave. Und ihr seid nicht seine Sklaven. But Reinhard, aber Reinhard, Paul called himself the slave of Jesus. Paulus nennt sich selbst der Sklave Jesu. Yes, sure. Ja, klar. I consider myself a slave of Jesus too. Und ich betrachte mich selbst auch als Sklave Jesu. Aber wisst ihr, welche Art von Sklave? Old Testament, there's a story. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte. The year of Jubilee, after 49 years, dass im Erlassjahr, also nach jeweils 49 Jahren, every single master had to let his servant go free. Jeder einzelne Herr seinen untergebenen Diener oder Sklave freilassen musste. All the debts were forgiven. Und alle Schulden erlassen waren. But sometimes a master was so amazingly wonderful. Aber manchmal war ein sogenannter Herr einfach so wunderbar, that the slave didn't want to go. Dass der Sklave oder der Diener nicht gehen wollte. He voluntarily wanted to remain the slave. Er wollte freiwillig ein Sklave bleiben. Rather than have his own personal freedom. Und das lieber als seine eigene persönliche Freiheit zu haben. In this case, they had to do something. In diesem Fall musste er etwas machen. Und zwar ein Ritual. They had to put the ear against the doorpost and they had to pierce the ear. Er musste sein Ohr an den Türpfosten halten und es sich durchstechen lassen. Then he was a slave because he was so in love with his master. Dann war derjenige ein Sklave, weil er seinen Herrn über alles liebte. The slave that I am. Ich bin so eine Art von Sklave. God never made me a slave, but I voluntarily made myself his servant. Gott hat mich nie zu seinem Sklaven gemacht, aber ich wollte freiwillig sein Diener sein. But I don't approach him with a slave mentality. I approach him with the mentality of my loving father. Aber ich begegne ihm nicht mit einer Sklavenmentalität, sondern in der Mentalität meines liebenden, wunderbaren Vaters. Think one day when you stand before the Lord. Stell dir einmal den Tag vor, an dem du vor dem Herrn stehen wirst. Live your Christian life with a slave mentality. und du dein christliches Leben in einer Sklavenmentalität gelebt hast. Und du dich dann beschweren wirst, oh Gott, warum hast du mir nie gegeben, nie gegeben? Und dann muss er dir die gleichen Worte sagen, wie ich dir bereits aus der Geschichte erzählt habe. Du warst immer bei mir, alles was ich hatte war dein, warum hast du es dir nicht genommen? Du bist kein Sklave, du bist ein Sohn des geliebten Vaters. You can take by appropriating faith all the goodness of the Father. Du kannst durch nehmenden Glauben alle guten Dinge des Vaters nehmen. Ändere deine Wahrnehmung. See you tomorrow. Bis morgen. Bye.